Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Ich möchte mich gerne mit euch heute Nacht über Testamente unterhalten. Habt ihr schon ein Testament? Standet ihr vielleicht schon mal in einem Testament oder habt ihr geerbt? Überraschend geerbt oder vielleicht sogar hattet ihr das erwartet? Also, wenn ihr mit mir auch über dieses Thema reden wollt, das ist die Telefonnummer wie immer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Thema heute Nacht bei uns, Testamente. Erste Anruferin ist Jana und Jana ist 38 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, hallo. Doch. Hallo Jana. Es geht darum, heute ist ja das Testament das Thema und ich habe geerbt, beziehungsweise mein Mann und ich, wir haben geerbt. Mhm. Und was habt ihr geerbt? Eine Tischlerei haben wir geerbt. Eine Tischlerei? Ja. Hat man auch nicht jeden Tag, ne? Eine Tischlerei? Nein, das hat er nicht. Wir haben vor 12 Jahren geheiratet. Bitte? Ich hatte ihn vor 12 Jahren geheiratet. Und wir wohnten dann bei seiner Tante. Mhm. Und die ist dann, ja, nach einem halben Jahr ganz plötzlich gestorben. Mhm. Und dann wurde natürlich auch das Testament eröffnet. Und Und der Tante gehörte die Tischlerei? Der gehörte die Tischlerei, ja. Ne? Mein Mann ist Tischlermeister. Hat er denn auch schon vorher in dieser Tischlerei gearbeitet? Ja, hat er da schon ein Jahr gearbeitet. Ach so. Ne? War das eine Überraschung für euch? Oder hattet ihr insgeheim... Nee, das berichten schon. Das war nur überraschend, dass sie so plötzlich gestorben ist. Mhm. Und dann wurde das Testament ja eröffnet. Mhm. Und dann sind uns fast die Augen überschlagen. Warum? Weil so viel Schulden auf der Tischlerei waren. Ach du, wie viel Schulden? Richtig viel Schulden. Wie viel? 250.000. Oh ja, eine Stange Geld, ja. Und da haben wir erstmal überlegt, Mensch, nochmal, wir wussten das gar nicht, dass da so viele Schulden sind. Mhm. Aber sie hatte auch Guthaben. Nämlich? Nur das haben wir nicht bekommen, das hat sie ihren Nichten und Neffen. Wie hoch? Ich weiß es nicht, ob es an mir gelegen hat, weil ich mich mit ihr auch nicht gut verstanden habe. Na, das ist ja ein böses Testament gewesen für euch. Ja, ein sehr böses Testament. Wie hoch war denn das Guthaben, was sie hatte? Boah, das waren vielleicht, sie mögen das nochmal gewesen sein, nochmal so 150.000 Guthaben. Immerhin. Ja. Man kann doch dann... Aber davon haben wir nichts gesehen. Ja gut, doch 10.000 Mark hat er noch bekommen. Mein Mann, 10.000 Mark. Ach, das hat er doch bekommen. Das hat er noch bekommen, ja. Man kann doch auch so ein Erbe, so eine Erbschaft ausschlagen, ne? Natürlich, aber das wollten wir eigentlich gar nicht. Beziehungsweise es waren natürlich genügend da, die immer auf einen eingegelt haben. Mensch, nochmal, die Firma besteht schon seit 50 Jahren. Die könnt ihr doch nicht jetzt einfach so... Ja, und dann haben wir gedacht, ja, vielleicht schaffen wir es ja, ne? Ah, nun ist das ja schon eine ganze Weile her, 12 Jahre ungefähr. Ja, ja. Habt ihr es geschafft? Nee. Wir haben es nicht geschafft. Ja, das heißt, ihr habt... Ich meine, die Firma existiert noch, nur ich bin aus dem Betrieb ausgestiegen. Ich bin jetzt seit 2 Jahren, wohne ich nicht mehr zu Hause bei meinem Mann. Bin geschieden. Also man kann sagen, die Firma hat uns auseinandergebracht. Ach so, also das ist aber dann auch ein ganz bösen Fluch quasi, ne? Welches von dem Testament ausging. Ja, unheimlich, muss ich auch sagen. Also es war wirklich... Leitet denn dein Mann oder dein Ex-Mann die Tischlerei noch? Ja, er macht die noch. Und die Schulden sind immer noch hoch, oder? Es geht, er hat sie ein bisschen abgebaut, aber es sind ja immer noch unwahrscheinlich viele Verbindlichkeiten da. Mhm. Und wir hatten echt unheimliche Schwierigkeiten und mich hat das kaputt gemacht, weil ich nicht mehr wusste, wie ich zum Beispiel die Angestellten bezahlen sollte und. Wie viele Angestellte gab es da? Das sind drei. Drei Angestellte, eine kleine Tischlerei, so eine kleine Tischlerei, Familienunternehmen. Ne? Ja. Hast du jetzt so im Nachhinein Zorn auf diese Tante, dass die euch das so quasi in Anführungszeichen angetan hat? Ja, doch, eigentlich schon, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, ich habe mich erst ganz gut mit ihr verstanden und dann auf einmal, ich weiß nicht, woran es... Ich meine, gut, ich habe da auch noch zur Zeit gearbeitet und musste dann von heute auf morgen meinen Job aufgeben für die Firma. Mhm. Aber es hat ja schon irgendwie so einen leichten, boshaften Zug, ne? Dass man den einen quasi Schulden vererbt und dem anderen das Vermögen vererbt. Ne? Ja, vielleicht hat sie auch gedacht, Mensch, schon mal, jetzt wollen wir eben nochmal einen richtig reinwürgen. Mhm. Ich weiß es nicht, sie hat es wahrscheinlich auch, sie hat das Testament auch erst, glaube, 4 Wochen oder 6 Wochen vor ihrem Tod geschrieben. Bereust du oder habt ihr bereut, dass ihr das Testament angenommen habt? Ja. Ja. Dein Mann auch, dein Ex-Mann? Ja. Ja. Ich meine, er ist mit Leib und Seele Tischler und er macht es auch gerne und er macht die Tischlerei auch noch weiter. Aber bereut haben wir es. Aber das ist ein gutes Beispiel, was du jetzt erzählt hast dafür, dass ein Testament, und wenn man etwas erbt, weiß Gott, nicht immer rosige Folgen haben kann, ne? Oder gute Folgen haben kann. Mit Sicherheit nicht. Und wenn ich zum Beispiel eine gute Freundin nicht gehabt hätte, die ich durchs Internet kennengelernt habe, der konnte ich dann alles erzählen. Ich hatte sonst niemanden, dem ich das so erzählen konnte, wie das alles ist. Und ja, und mit der lebe ich jetzt seit 2 Jahren zusammen. Ach, ja. Das ist ein ganz neuer Aspekt noch, ein ganz anderes Thema, genau. Ein ganz neues Thema. Das heißt, du bist jetzt im hohen Alter, in Anführungszeichen von 38 Jahren oder von 36, 37 Jahren lesbisch geworden. Ja, ganz genau. Aber das vertiefen wir jetzt mal nicht, das passt nicht zum Thema Testamente. Nee, also das mit dem Testament, das ist wirklich, da habe ich auch gedacht, das darf nicht wahr sein, so viel Schulden. Ne? Ja. Und vor allem das Guthaben, jemanden zu vererben, die das da ist nicht wirklich, so viel mit zu tun hat. Ja, ne? Ja. Ich danke für deinen Anruf. Ja, ich möchte aber noch meine liebe Freundin Kathi grüßen. Darfst du, ist hiermit geschehen, ja. Euch beiden alles Liebe, alles Gute. Ja, danke schön. Ne? Tschüss, Jana. Jo, tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt Testamente. Habt ihr, wenn ihr vielleicht auch nur jünger seid, das hat ja mit dem Alter eigentlich gar nicht zu tun, ein Testament vielleicht abgefasst und das liegt irgendwo in der Schublade oder habt es sogar beim Notar hinterlegt. Wie habt ihr es abgefasst? Was steht da genau drin? Oder habt ihr auch schon mal, wie Jana gerade erzählt hat, etwas geerbt, etwas Tolles geerbt oder vielleicht auch etwas geerbt, mit dem ihr gar nicht so zufrieden wart im Nachhinein. Oder vielleicht auch spontan, als ihr es gehört habt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ich bin verbunden mit Annette und Annette ist 32 Jahre alt. Jawohl, hallo. Hallo Robian, freut mich, dich mal dran zu haben. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ja. Auch zum Thema Testamente. Ja, also es lehnt so ein bisschen Testamente an. Und zwar geht es bei mir darum, ich habe eine Patientenverfügung verfassen lassen. Mhm. Das geht über die Deutsche Gesellschaft für humane Sterben. Mhm. Ja, und da ist dann auch eine Freitodverfügung bei. Mhm. Dass, im Falle, wenn ich jetzt mal wirklich an Krebs erkranken würde und es wäre aussichtslos, dass ich da nicht noch ewig hinsiechen muss. Mhm. Ne? Was, wie genau oder wie konkret ist das formuliert in dieser Patientenverfügung? Da sind dann Forderungen bei, wie ist das verfügt? Ich habe es ja auch vorliegen. Mhm. Da ist dann erstmal eine Frage, da werden die Personalien angegeben und halt eine Bekräftigung, dass man sich das alle paar Jahre wieder vornimmt, das ist so ein Formblatt halt. Mhm. Und dass man sich auch tatsächlich sicher ist, dass man das auch machen will. Also man kann da jederzeit wieder austreten. Mhm. Also es hat auch ein halbes Jahr gedauert, bis ich mich dann tatsächlich dazu entschieden habe. Mhm. Aber ich arbeite in der Krankenpflege und habe letztes Jahr eine sehr junge Patientin wirklich sterben sehen mit 35 Jahren, 3 Kindern und alles. Also die Situation war so ein bisschen wie meine. Und da war überhaupt nichts geklärt. Ja. Und also es war schrecklich. Was hatte die Frau? Dann auch mehr mit der Grundstein dafür, ne? Ja. Was hatte die Frau für eine Krankheit? Die hatte Brustkrebs nach ausgetretenen Metastasen und ist wirklich also von Woche zu Woche mehr und mehr verfallen. Und ich bin ja im ambulanten Pflegedienst, bin dann in dieses familiäre Umfeld gekommen. Ja. Die hatte 3 Kinder, das jüngste war 6, die liefen dazwischen rum. Untereinander waren sie sich nicht grün, also die Atmosphäre. Man ist da quasi ein Stück mit gestorben. Mhm. Ne? Was war für dich das Erschütterndste, was du da mitgemacht hast bei der Frau? Ja, das war das für die Kinder. Also sie hatte auch 2 Kinder und das dritte war von einem Lebensgefährten. Der leibliche Vater von den ersten beiden wollte nur eins, das andere nicht. Mhm. Und sie hatte überhaupt nichts festgelegt. Was hätte denn für Sie, deines Erachtens, die Situation verbessert, wenn sie eine Patientenverfügung gehabt hätte? Ja, eventuell, dass die Kinder dieses Leiden nicht so mitgekriegt hätten. Mhm. Ne? Also wirklich, sie ist von in einer Nacht einen Fieberschub gekriegt, ist durchgelegen bis auf die Knochen. Und es war schockierend. Ich war einen Tag vorher noch da, dann hieß es erst, sie verstirbt, morgens geht das Telefon, da hatte ich Bereitschaft, ja, meine Frau hat sich erbrochen. Ich habe gedacht, die wäre gestorben, an mir haben sich die Nackenhaare gesträubt. Mhm. Ne? Weil es schon tot geglaubt, da hat sie sich noch 3 Wochen rumgeschleppt. Also das war der Anlass für dich oder die Motivation für dich, so etwas zu machen. Lass uns doch nochmal genau zu dem kommen, was du da festgelegt hast. Also du hast festgelegt, dass du nicht endlos leiden musst. Ja, das ist eine Verfügung zur Therapie im Sterbeprozess bei schwerer Krankheit, schwerem Unfall, schweren Gebrechen oder Sichtum. Mhm. Und da sind dann halt auch, also festgelegt, wie die Ärzte zu handeln haben, was passiert und alles. Dass das halt, also es ist für die Ärzte und für die Angehörigen ist in dem Fall eigentlich eine Erleichterung. Ja. Wenn man ist das auch noch verbunden mit einer Freigabe der Organe, der Organspende? Nee, da bin ich Körperspender. Mit meinen Organen können sie leider nichts anfangen. Du bist Körper. Du bist Körperspender. Körperspender. Das heißt, was heißt das genau? Seit bereits 7 Jahren. Das heißt, wenn ich wenn verstorben wäre, dann wird mein Körper der Wissenschaft zur Verfügung gestellt. Ach so. Das heißt, ich meine, das ist ja nur auch eine Entscheidung. Ne? Ja. Die Vorstellung, dass man da irgendwo auf so einem Seziertisch liegt und 1000 Studenten an einem rumschnibbeln. Ja, ich habe auch selber schon in der Pathologie gearbeitet. Mhm. Und von daher, ich habe nie Angst vor dem Tod gehabt. Mhm. Und also ich bin wohl sehr katholisch erzogen, aber ich habe ein bisschen mehr den Hang zum Buddhismus mehr. Du hast gerade gesagt, du hast eine Familie. Ja. Lebst du mit deinem Mann zusammen? Mit meinem Mann und 2 Söhnen, ja. Ja. Was hat denn dein Mann zu diesen Verfügungen gesagt? Also besonders zu der Verfügung der Körperspende? Der wird wohl jetzt zuhören, denke ich. Nein, also mit der Körperspende war er erst gar nicht einverstanden. Das glaube ich, ja. Also als Angehöriger hat man da wahrscheinlich größere Schwierigkeiten. Davon, ne? Als Angehöriger hat man, glaube ich, größere Schwierigkeiten, ja, als das über seinen eigenen Körper richtig, zu verfügen. Da muss man auch wirklich sehr viel Fingerspitzen- und Taktgefühl mit an den Tag bringen, dass man ihnen das nahelegt. Das habe ich in dem Punkt auch. Ich meine, ich kenne meine Familie. Mhm. Nur mein Mann hat sich da ein bisschen schwerer mitgetan. Aber er hat es jetzt akzeptiert. Mittlerweile schon, also zähneknirschend wohl, aber... Nun hast du dich ja in deinem jungen Alter von 32 schon sehr intensiv mit all diesen Dingen beschäftigt. Ja, das liegt zum einen an deiner Arbeit, wie du es gerade erklärt hast, und zum anderen hat das auch so einen religiös-spirituellen Hintergrund. Du sagst, du bist buddhistisch orientiert, oder? Ja, also ich praktiziere das nicht, aber so vom Fundament her, ne? Also ich denke mal, dass ich doch irgendwann als irgendwas anderes wiederkomme. Also ist ja quasi, dass die Seele von einem Körper in einen anderen übergeht. Ne? Ja. Also ist so meine Auffassung. Ich habe da mal einen Film gesehen und das war auch sehr gut. Das ist nämlich direkt Buddhismus, aber egal. Ja, Nochmal eine Frage zu der Patientenverfügung. Das ist ja rechtlich nicht bindend, ne? Nein. Aber es ist auf jeden Fall eine Hilfestellung für Ärzte, falls richtig, du mal in eine sehr komplizierte gesundheitliche Situation kommst. Ich finde es sehr gut. Also eigentlich sollten wir das alle haben, finde ich, die da Sorge haben. Und wobei ich gestehe, ich habe mir auch mal so ein Ding besorgt. Ja? Und, ja, ich habe es mir besorgt und habe es aber noch nicht ausgefüllt. Ich habe es jetzt ausgefüllt, ich habe es nur noch nicht hinterlegt, weil ich habe es erst da liegen gelassen. Wo hinterlegt man das denn? Das kann man aber... Patientenanwaltschaft, also kann man sich jemanden aussuchen, entweder einen Hausarzt, dann kann man es notariell hinterlegen und sogar auch beim Vormundschaftsgericht. Ah ja, gut, dann haben wir jetzt noch eine Information. Ja. Ich danke auch für deinen Anruf, Annette. Ach ja. Und hoffentlich tritt das alles lange noch nicht in Aktion. Ja, denke ich doch. Also die Frauen in meiner Familie sind alle relativ alt geworden. Ja, das wollen wir für dich auch hoffen. Ich habe auch schon 2 schwere Autofälle, Unfälle hinter mir und gut überlebt. Ja. Aber was ich noch sagen wollte, so zum Thema Tod überhaupt, also ich finde, das wird noch viel zu sehr tabuisiert. Mhm. Und dass die meisten, ich merke es auch in der Pflege, wenn wirklich Patienten darüber sprechen wollen, dann nehme ich mir auch die Zeit. Ne? Das ist auch sehr wichtig, glaube ich, gerade in dem Beruf. Und sehr löblich, dass du es machst auch. Ja, ist wohl nicht immer leicht, aber es glaube ist auch für beide Seiten hinterher erleichternd. Ne? Lieber Annette, alles Gute. Alles klar, auf Wiedersehen. Mich, ja? Tschüss. Tschüss. Auch zum Thema Testamente hat uns angerufen Andrea. Und Andrea ist 25 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Morgen, Domian. Andrea, hast du ein Testament? Ich selber ja, für meinen Sohn. Mhm. Also er erbt, wenn ich sterbe. Mhm. Das war auch der Grund deines Anrufes, darüber zu reden. Nein, der Grund meines Anrufes ist, meine Großeltern sind vor knapp 6 Monaten gestorben, beide. Mhm. Im Abstand von 15 Tagen. Mhm. Und die haben sich anonym beerdigen lassen. Mhm. Das hatten sie testamentarisch festgelegt? Ja. Ja. Als ihr das dann erfahren habt, dass das der letzte Wille war, das wusstet ihr vorher nicht? Also mein Opa hatte zwar mal davon geredet, aber er hatte auch von etlichen anderen Sachen noch geredet gehabt. Mhm. Und ja, er ist halt als erster gestorben. Mhm. Und das war schon ein ziemlicher Schlag. Dass er gestorben ist? Also meine Mutter hat mir um 1 Uhr morgens mittags gesagt, dass mein Opa nicht mehr ist. Mhm. Und dann bin ich zu meiner Oma nach Düsseldorf halt gefahren und habe halt versucht, die zu trösten, gemeinsam mit meiner Mutter. Und wie schnell ist denn deine Oma dann nach wie vielen Tagen oder Wochen verstorben danach? 15 Tage später. 15 Tage später. War sie auch krank oder hat sie, ist sie aus Kummer verstorben? Sie ist an gebrochenem Herzen verstorben. Mhm. So, jetzt zu unserem Thema Testamente. Was genau stand in dem Testament deiner Großeltern drin? Genau kann ich das nicht sagen, weil wir gar nicht beim Testament, also wir Enkelkinder gar nicht beim Testamentvollstrecker waren. Ach so. Sondern wir wissen das dann nur von meiner Mutter bzw. Onkel-Tante her, dass die beide absolut anonym. Und das war, ich frage das nochmal, das war für euch schon ganz überraschend, dass die beiden anonym bestattet werden wollten? Bei meinem, eigentlich in dem Sinne, die haben Jahre vorher mal, 10 Jahre vorher mal davon gesprochen, wenn was ist, dann absolut anonym, dann seht ihr uns überhaupt nicht mehr. Mhm. Aber das nimmt man vielleicht auch gar nicht so ganz ernst, ne? Wenn man das dann mal so hört, dass die Großeltern das sagen oder die Eltern. Nö. Zu dem Zeitpunkt hatte mein Opa auch einiges getrunken gehabt, aber... Dann kam das Testament und dann habt ihr mitbekommen, dass es sehr ernst war. Dass es denn genau, dass es der letzte Wille quasi war. Ja. Wie, also ich stelle mir das sehr schwer, wie man damit umgeht, dass dann die Großeltern... Hattest du ein gutes Verhältnis zu deinen Großeltern? Ein sehr gutes. Mhm. Dass die anonym beerdigt werden? Das heißt, es gab keine Trauerfeier? Es hätte regulär überhaupt keine Trauerfeier gegeben, aber meine... Eltern, also die Kinder von ihnen, haben sich entschieden, wenigstens bei meiner Oma eine provisorische Trauerfeier zu machen. Wo das habt ihr die gemacht? Wir sind zum Friedhof hingegangen, war auch schön in der Kapelle alles hergerichtet und dann wurde halt über beide geredet und hinterher ist der Sarg meiner Oma runtergegangen. Mhm. Und dann war er weg? Und dann war er weg. Bedeutet anonyme Bestattung eigentlich generell, dass es keine Trauerfeier gibt? Oder bedeutet es nur, dass man nicht weiß, wo derjenige beerdigt wird? Uns wurde erklärt, uns Enkelkindern wurde erklärt, du stirbst, der Leichenbestatter kommt, stellt den Tod fest, du wirst aus dem Haus getragen, du hast keinen Namen mehr. Und bist weg. Und kein Mensch weiß, was genau kein gemacht Mensch wird. Weiß normalerweise, wann du verbrannt wirst. Ach, die werden, die Menschen, die Leichen werden dann immer verbrannt? Größtenteils, soweit ich weiß. Und was macht man mit der Asche, weißt du das? In eine Urne und auf ein Feld legen, anonymes Urnengrab. Auf einem Friedhof, in einem anonymen Urnengrab? Genau. Auf irgendeinem Friedhof? Nein, nicht in irgendeinem. Also in Düsseldorf macht das zum Beispiel der Stofflerfriedhof. Und dann hast du da so verschiedene Felder. Aha, also du hast so eine grobe Ahnung, wo deine Großeltern sind? Eine grobe Ahnung habe ich. Ja. Aber du hast eben nicht den konkreten Platz, wo du hingehen kannst, wo du trauern kannst, wo du mal ein Blümchen hinlegen kannst, das gibt's nicht. Also ich habe mir zwar ein Feld ausgesucht, weil da halt frische Reihen gerade gemacht wurden, aber ob die wirklich da liegen, keine Ahnung. Und ob wirklich die Asche deiner Großeltern dann da ist, also man weiß gar nichts, ne? Im groben Sinne gar nichts. Mhm. Ist dir das sehr schwer und sehr schlimm? Für mich ist das sehr schlimm. Mhm. Und wie gehen deine Eltern damit um? Also sagen wir mal so, ich habe größtenteils die ganze Familie größtenteils getröstet gehabt. Und bei mir hat es geheißen, ja gut, schreibst halt Abschiedsbriefe und so weiter und so fort. Und da hat mir die Telefonseelsorge in Düsseldorf halt sehr gut geholfen, weil ich da etliche Male angerufen habe. Und die Dame hat mir da auch gute, beziehungsweise der Herr auch, die haben mir da gute Ratschläge gegeben, aber es war schon... Richtiger Hammer. Und wie gehen deine Eltern damit um? Ist das für die auch so schlimm? Ja. Mhm. Sag ich jetzt einfach mal, ja. Kannst du dir erklären, oder haben sie das sogar vielleicht im Testament begründet, warum sie das wollten, wenn sie eine Familie haben, wenn sie noch Kinder und Enkelkinder haben oder vielleicht Urenkel, warum wollten sie das? Ganz einfach, damit die Kinder, Enkelkinder, Urenkelkinder nicht verpflichtet sind, andauernd, egal bei welchem Wetter, zum Grab hinzurennen und zu bepflanzen oder sich darum zu kümmern. Naja, das hört man öfters von alten Leuten, damit ihr keine Sorgen habt und keine Probleme, damit es euch nichts kostet und so weiter. Ne? Ja, ja. Ja. Du wirst das für dich und deinen eigenen Tod so nicht haben wollen? Nein, auf keinen Fall. Du hast gerade am Anfang gesagt, du hast ein Testament für dein Kind gemacht. Ja. Was steht da genau drin? Also falls ich jetzt vor seinem 18. Lebensjahr, er wird im Januar 4, versterben soll, soll er bei meiner Mutter aufwachsen. Mhm. Das ist alles testamentarisch vorgelegt. Mhm. Weiterhin erbt er all das, was ich an Geld noch zur Verfügung habe, die ganzen Klamotten, die hier rumstehen, Bücher und so weiter und so fort. Ja. Bei Büchern kann er hinterher auf Trödelmärkten verkaufen, all sowas. Ja. Aber das Wichtigste ist ja natürlich, dass wenn dieser schlimme Fall eintreten sollte, dass das Kind in guter Sorge ist, ne? Dass es gut versorgt wird. Ne? Ja. Ich danke für deinen Anruf, Andrea. Gern geschehen. Alles Gute. Ach, übrigens wollte ich sagen, Dankeschön, dass ich endlich durchgekommen bin. Das ist ein Zufall, ne? Ich versuche seit März schon anzurufen. Ist es wahr? Also ich freue mich, dass du durchgekommen bist, aber wie gesagt, brauchst dich nicht bedanken bei mir, es ist ein Zufall, ne? Es rufen so viele Leute an. Und okay, alles Gute, Andrea. Okay. Auf Wiederhören. Tschüss. Es rufen nur Frauen an. Warum rufen nur Frauen an? Zumindest habe ich hier nur Frauen. Petra, 23 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Petra. Thema Testamente. Ja, ich habe mein Testament gestern gemacht. Gestern? Im Alter von 23 Jahren? Ja. Warum? Ich habe gestern Abend oder gestern Nachmittag erfahren, dass mein allererster Freund, meine erste große Liebe, vor 6 Wochen gestorben ist. Mit dem du aber nicht mehr zusammen warst oder schon, also wie lange seit 10 Jahren getrennt? Ja. Und seit 2 Jahren hatten wir halt eigentlich wieder richtig guten freundschaftlichen Kontakt. Ach so, es gab dann doch eine Verbindung wieder. Ja. Und warum, woran ist er gestorben? Ein Motorradunfall. Und warum hast du deshalb für dich ein Testament gemacht, nachdem du das erfahren hast? Weil es für mich sehr naheliegend war. Irgendwo, ich habe halt gedacht, mit Mitte 20 sterben, das geht halt so schnell. Mhm. Und auch wenn man damit halt gar nicht rechnet. Und ich habe halt einen 5-jährigen Sohn. Mhm. Und naja, ich habe dann halt direkt gesagt, nee. Ach so, dann war das so ein Anlass, was dich so zum Nachdenken gebracht hat. Das könnte mir auch passieren. Yeah. Und hinterher steht man da oder stehen die Verwandten vielleicht da und wissen nicht genau, was wie geregelt wird. Genau. Was hast du jetzt genau in dein Testament geschrieben? Ich habe eigentlich nur geschrieben, dass sämtliche Ersparnisse von mir irgendwie festgelegt werden sollen für meinen Sohn. Mhm. Und dass mein Sohn zu meinen Eltern kommen sollte. Mhm. Das heißt, du bist alleinerziehend? Ja. Ja. Warum, also, warum nicht zu dem Vater? Ich weiß nicht, wir haben halt eigentlich wieder relativ guten Kontakt, aber ich denke, da ist halt am Anfang, als das Kind geboren wurde, so viel passiert. Und ist sowas denn dann hinterher, hast du dich ja erkundigt, auch bindend, hat der Vater nicht dennoch das erste Recht, sich dann um das Kind zu kümmern, auch wenn ein Testament existiert von der Mutter, weißt du das? Ja, wenn der Vater unregelmäßig Kontakt hat zu dem Kind, dann sind, also natürlich wird erstmal in erster Linie nach dem Vater geguckt, aber da ist halt so viel passiert und der hat das Kind verleugnet und überhaupt. Also wenn unregelmäßiger Kontakt, dann hat er nicht so gute Karten, heißt genau. Das. Bei regelmäßigem Kontakt halt ist es schon wieder was anderes. Also er hat halt in den ersten 3,5 Jahren hat er den Kleinen, ich glaube, 3 oder 4 Mal gesehen. Mhm. Wie hast du jetzt dieses Testament geschrieben? Hast du dich in ein stilles Kämmerlein gesetzt und per Hand das aufgeschrieben oder wie hast du es gemacht? Ich habe das per Hand aufgeschrieben und habe heute Mittag bei meinem Anwalt angerufen und habe für Donnerstag einen Termin und dann wird das mit dem nochmal irgendwie, ich denke, dass wir das nochmal durchgehen. Und also ich glaube, dass das auch der sicherste Weg ist. Man kann es natürlich auch einfach nur so aufschreiben und irgendwo in der Wohnung hinterlegen, aber das ist der sichere Weg bei einem Anwalt oder einem Notar. Das machen zu lassen. Übrigens, als Hinweis an euch, wollte ich euch noch sagen, das Bundesjustizministerium hat im Internet eine Seite, wo genau beschrieben wird, wie man am besten Testamente macht. Und ihr kommt daran unter www.bmj, Bundesministerium der Justiz.de. Also www.bmj.de. Kurzer Hinweis nur zwischendurch, Petra. Was kostet sowas, sowas machen zu lassen? Hast du dich schon erkundigt? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich denke, das wird mein Anwalt mir am Donnerstag sagen. Also der Anlass war der plötzliche Tod deines ehemaligen Freundes, der ersten großen Liebe. Ja. Von wem hast du es erfahren? Von seiner Mutter. Mhm. Ich hab ihm halt vorgestern Abend eine SMS geschrieben, habe halt seit 2 Monaten ungefähr nichts mehr von ihm gehört. Mhm. Habe halt, ich meine, ich wusste es halt nicht, dass er tot ist. Ich habe halt geschrieben, lebst du noch? Meld dich doch mal wieder. So aus Quatsch geschrieben, ne? Lebst du noch? Ja, klar. Gott im Himmel, wer ahnt sowas? Ja, und dann hat seine Mutter mich angerufen und... Das heißt, die Mutter hat dieses Handy noch und bedient es auch? Ja. Und sein Bruder hat wohl auch zu seiner Mutter gesagt, also du musst halt damit rechnen, dass da halt auch noch jemand anruft oder so, ne? Aber, also sie wollte das halt schon wohl noch behalten. Also eine ganz junge Testaments... Inhaberin, ne, wie man das vielleicht so nennen könnte, bist du bald. Ich danke für deinen Anruf, Petra. Jürgen, ich habe eine Frage. Ja. Könnte ich eventuell noch mit eurem Psychologen oder eurer Psychologin sein? Sehr gerne, ja. Natürlich, das ist Petra heute Nacht. Ja. Der gleiche Name. Du legst auf und die Petra ruft dich gleich zurück. Mhm, super. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich die Bettina und Bettina ist 25 Jahre. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Bettina. Und zwar geht es um meinen Vater. Der ist vor 2 Jahren verstorben und der hatte einen letzten Willen in seiner Wohnung hinterlegt. Und wie ich immer so schön sage, da waren zwei Gläubiger, wie sagt man dazu, also so, die mussten bei dem letzten Willen dabei sein, um das öffnen zu können. Und zwei Zeugen dann, ne? Ja, so Zeugen, genau. Und, die das beglaubigen, ja. Ja, und der war halt nicht da zu der Zeit, der eine. Wo das passiert ist mit meinem Vater und haben wir das alleine aufgemacht mit einem Zeugen davon. Bettina, warte mal ganz kurz, ich muss mal meiner Regie mal eben was sagen. Wir haben nämlich ein kleines technisches Problem hier, aber wir sind wieder jetzt miteinander verbunden, Bettina. Ja. Also einer war nicht da, ich war gerade ein bisschen abgelenkt, entschuldige. Einer war nicht da von den beiden, die dabei sein sollten. Genau. Ja. Und dann haben wir das alleine aufgemacht und dieser besagte Zeuge, der dabei sein sollte, der hat gesagt, er könnte nicht kommen. Aber einer von den Zeugen war dabei? Einer war dabei, richtig. Wer hatte denn das veranlasst, dass diese Zeugen dabei sein sollten? Oder ist das so Usus? Es war festgelegt, es stand auf dem Brief mit drauf, auf dem letzten Willen. Ach so, dass diese zwei Zeugen dabei sein sollten, während wir das Testament, also den letzten Willen dann öffnen. Und dann haben wir das aufgemacht, sind auch dann in die Wohnung gegangen von meinem Vater und haben das aufgemacht und haben das vorgelesen. Wer war da alles bei? Mein Bruder und meine Schwester. Ja, und der eine Zeuge. Und der eine Zeuge, richtig. Und dann hat der eine das Zeuge das vorgelesen und da stand auch drin, wer was erbt und was wir alles so aussuchen können. Und da stand auch aus Scherz unten drunter noch, wir sollten das doch nicht alles auf dem Flohmarkt verhökern. Also verkaufen und weil das bei meiner Mutter so gewesen ist. Ging es denn da um hohe Sachwerte oder eher um Kleinigkeiten? Also es ging auch um Geld. Um wie viel Geld? Ja, das ist so an die 50.000. Naja, immerhin. Ja gut, davon waren aber so, sag ich mal, 20.000 Mark Schulden noch. Ach so. Und noch eine Nachfrage zu den zweiten Zeugen. Wo war der zweite Zeuge? Bei sich zu Hause. Also der hat es nicht für nötig gehalten, da den Abend, also die Nacht noch zu kommen. Obwohl ihr das ihm gesagt hattet und ihr ihn informiert hattet. Ja, genau. So, wie ging es dann weiter? Ja, und dann haben wir das aufgemacht, wie gesagt, und vorgelesen. Und da stand das halt alles drin, was wir erben. Und wir durften uns doch aus der Wohnung aussuchen, was wir wollten. Ja. Und es stand auch drin, was jeder rechtlich bekommt und was er sich gewünscht gehabt hat. Und es stand auch so scherzhafte Sachen drin, wie ihr hättet auf mich hören sollen und jetzt ist alles anders gekommen, wie wir es gehofft haben. Und also das geht mir noch ziemlich an die Nieren, weil ich nie auf meinen Vater gehört habe und es stand halt in diesem Testament mit drin. Und der ist dann auch, wie es im Wille stand, wollte er eingeäschert werden und unbekannt begraben werden. So, hast du gerade so am Anfang gesagt, dass da ein Zeuge fehlte. Hat das eine Bedeutung gehabt, dass da der zweite Mann nicht dabei war? Ja, er hat ja auch was bekommen. Also er stand mit drinne. Er sollte das mit aufmachen, damit er sieht, was er bekommt. Weil es hätte ja sein können, dass einer von uns das unterschlägt. Hat das jetzt eine Konsequenz gehabt, dass er nicht dabei war, der zweite Mann? Also wir haben uns ziemlich gestritten, muss ich dazu sagen. Also weil er nicht dabei war. Ich konnte mich zwar nicht streiten, aber meine Geschwister haben sich darum gestritten, weil er nicht dabei war. Warum haben die Geschwister gestritten? Ja, weil er halt dabei sein musste. Also so wie es darauf stand, mein Vater hat das immer verlangt, dass alle da sind, wenn irgendwas ist. Okay, welche Konsequenz hatte das denn nun, dass er nicht dabei war? Gar keine oder? Außer einem Streit gab es eigentlich keine Konsequenz. Achso, ich dachte jetzt, weil du das so hervorgehoben hattest, dass das irgendwie nicht gültig jetzt ist, weil der eine Mensch fehlte. Also uns ging das ziemlich an die Nieren, weil er stand meinem Vater nah wie ein eigener Sohn, sag ich mal so. Und ja. wie soll ich das sagen? Wie viel seid ihr denn jetzt zumindest wieder, habt ihr euch arrangiert alle oder ist ja, immer noch Streit da? Ja, wir haben uns nachher super verstanden. Das ist ja eigentlich ganz schlimm, das hört man ja nun immer und immer wieder, ne? dass Verwandte oder vielleicht sogar Geschwister sich wegen Geld und wegen eines Testamentes so zerstreiten, dass sie vielleicht dann nie wieder richtig guten Kontakt haben. Ja, das Problem ist, meine Mutter ist auch vor 4 Jahren gestorben, 96, und da hatten wir ziemlich einen Streit. Da wusste niemand mehr ein und aus und wir haben uns auch dermaßen in die Köpfe gekriegt, weil kein Testament vorhanden war. Mhm. Und das wollten wir halt nicht mehr. Deswegen hatte mein Vater halt den letzten Willen aufgesetzt. Also, es gab Streit, weil er nicht dabei war, aber nun hat sich das alles wieder geregelt. Wie viel hast du denn jetzt so nach allem Abzügen hast du denn bekommen und geerbt? Also jeder hatte 10.000 Mark bekommen. 10.000 Mark. Mhm. Ja, und die, also bin ich ganz ehrlich, ich, wie soll ich das mich jetzt ausdrücken? Ich bin traurig, dass ich das so nicht so gemacht habe, wie mein Vater das wollte. Er hat immer gesagt, leg was zur Seite, wenn was passiert oder und das habe ich nicht gemacht. Und das läuft mir heute noch nach, bin ich ganz ehrlich. Und ich werde damit auch nicht fertig, weil mein Vater hat immer gesagt, leg was beiseite und ja, aber du kannst ich kann nicht sparen, das ist das Problem. Ich bin mit Freunden essen gegangen und hast die 10.000 Mark gleich verprasst. Ja, direkt ehrlich? 2 Wochen oder 3 Wochen danach. Ehrlich, ist es wahr. Ja. Obwohl der Papa eigentlich gewollt hätte, dass du so ein bisschen Spaß und anlegst. Ja, genau. Und das habe ich nicht gemacht. Und kannst bis heute nicht sparen? Nee. Kann ich dir gar keinen Tipp geben, wie man spart. Sparen ist schon schwierig, man muss sich ein bisschen disziplinieren dazu. Ja, sicher, aber ich habe das nie gelernt. Ich meine, mein Vater wollte es immer und hat auch zu der Zeit, war ich schwanger, wie mein Vater gestorben ist. Und er hat sich immer ein Mädchen gewünscht und das Mädchen ist gekommen, aber... Aber das Mädchen spart nicht. Bettina, ich danke dir für deinen Anruf. Ja. Und wünsche dir alles Gute, vielleicht ein bisschen, dass du ein bisschen sparen kannst demnächst. Kauf dir doch mal große Sparschweine, wo du gar nicht rangehen kannst und tu immer ein bisschen was rein. Ja. Alles Liebe. Tschüss. Ja, danke. Ciao. 1.33 Uhr, 15 Sekunden. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Uhr, 55 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben heute Abend ein festes Thema und das Thema heißt Testamente. Habt ihr euer Testament schon verfasst? Was steht drin? Wie habt ihr es gemacht? Oder standet ihr vielleicht schon mal in einem Testament und habt geerbt? Vielleicht überraschend geerbt, vielleicht irrsinnig viel geerbt sogar. Oder vielleicht auch etwas geerbt, was euch gar nicht so ganz recht ist. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Und ich warne euch schon mal vor, es kann sein, dass gleich diese ganze Sendung abkracht, weil unsere Telefonanlage hier irgendwie etwas diffus ist. Aber wir versuchen es dennoch hinzukriegen. Das heißt, die Kollegen im Hintergrund versuchen es. Jetzt bin ich verbunden, ich hoffe das, mit Anja. Und Anja ist 27 Jahre alt. Ja, das stimmt. Hallo Anja, schön, dass du da bist. Ja. Du hast auch ein Testament? Ich habe auch mehrere Testamente. Ich habe schon welche gekriegt, habe selber eins verfasst und habe auch, ja, ich ziehe meinen kleinen Bruder auf, der ist 12. Mhm. Unsere Mutter ist vor 5 Jahren gestorben, der lebt jetzt seit einem Jahr bei mir und ich betrachte das auch irgendwie als Testament. Das wurde zwar nie festgeschrieben, aber da ich jetzt für ihn die Mama geworden bin, gehört das schon ganz gut zum Thema, finde ich. Ja, fang mal dennoch mal mit dem Testament an, was du selbst verfasst hast. Das habe ich nach dem Tod meiner Mutter gemacht, da war mein Sohn 2,5 Jahre alt. Du hast auch selbst nur einen kleinen Sohn? Ich habe selbst einen Sohn, der ist mittlerweile fast 7. Und ja, da steht halt drin, wie ich mir meine Beerdigung wünsche. Und wie wünschst du sie dir? Ich möchte gerne ein Fest. Ich möchte gerne erdbestattet werden. Und ich habe mir bestimmte Musiken ausgesucht, die ich halt sehr gerne mag. Für die Trauerfeier? Oder für das Fest? Für das Fest. Wo soll das Fest denn stattfinden? Im Sommer am liebsten. Ja, man stirbt ja nicht genauso, wie man das vorher testamentarisch festgelegt hat. Kann man ja trotzdem Fest im Sommer feiern. Stimmt, ja. Und kann wo, man ja drauf warten. Und wo soll das stattfinden, das Fest? In welchem Raum? In welchem Rahmen? Darf ich lieber den Rahmen sagen? Ja, klar. In welchem Raum, so genau kann ich das nicht sagen. Meine also nicht, in, nicht in der Trauerhalle oder sowas? Nein. Da darf man ja keine Feste feiern. Ja. Nee, also ich stelle mir schon vor, dass lieber irgendwie... Also festgeschrieben habe ich, dass die Leute irgendwie was sagen sollen, wie es ihnen geht, weil ich denke, dass man viel zu wenig darüber redet, wie es einem geht, wenn irgendwie Menschen, die man mag, versterben. So. Und das würde ich mir wünschen, dass das eher so, ich habe das schon notarisch festgelegt. Also das steht da auch schon so drin, dass die Leute dann auch etwas sagen sollen, ja, dass es im Sommer stattfinden soll. Und du hast von der Musik gesprochen, welche Musik soll gespielt werden? Musiken, die mir, also die ich so mein Leben lang gehört habe, die mir irgendwie immer gut gefallen haben, die auch traurig waren. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Das kann ich nicht sagen. Das kannst du nicht sagen? Nö. Ach, das hast du aber nicht reingeschrieben in das Testament. Das habe ich da schon drin geschrieben. Hast du wieder vergessen jetzt irgendwie? Das habe ich nicht vergessen, aber das sage ich jetzt. Möchtest du nicht so sagen? Okay, da akzeptiere ich auch. Also Musik, die dir sehr nahe ist und die dein Herz immer berührt hat in schönen und in traurigen Zeiten. Wo man schön tanzen kann, wo ich traurig sein kann. Wo ich sollen denn die Leute auf deinem Totenfest auch tanzen? Wenn sie das möchten, ja. Ja. Ich tanze total gerne und das würde ich schon wollen. Eine Erdbestattung soll es sein, sagst du? Mhm. Ja. Was gibt es da noch für Einzelheiten, die du festgelegt hast, darüber hinaus? Also ich habe da natürlich auch festgelegt, wie ich mir das Leben meines Kindes vorstelle. Ja. Mhm. Das ist natürlich immer altersbeschränkt, also oder hat natürlich immer was mit dem Alter von dem Kind zu tun, sozusagen. Also und wenn es so sein sollte, dass ich irgendwie in den nächsten Jahren irgendwie, dass mir was passiert, ja. So, oder dass ich sterben sollte, dann würde ich mir natürlich wünschen, dass das vom Vater aufgezogen wird. Der kümmert sich auch, der ist auch sorgeberechtigt, der wird sich dann da auch drum kümmern. Beinhaltet das Testament ausschließlich, also jetzt das Thema Kind, was mit dem Kind wird und die Trauerfeier bzw. das Fest, oder geht es auch noch um Dinge, die du besitzt, wer es das bekommt? Es geht um nichts Materielles. Nichts Materielles, nein. Ich besitze nichts, was wirklich sehr wertvoll ist, außer mir selbst und meinem Kind. Das ist aber schon ganz schön viel. Das glaube ich, na klar. Hast du auch festgelegt, wie das Grab aussehen soll? Ob es einen Grabstein geben soll? Sowas nicht. Das interessiert mich auch nicht. Das finde ich auch nicht. Also ich finde das nicht wichtig. Meine Mutter hat keinen Grabstein, weil ich das nicht bezahlen kann. Aber deshalb ist das Grab nicht minder irgendwie weit wert. Oder deshalb ist das nicht ein schöner Ort, wie ich ihn gestalten kann. Hast du das ja auch in jungen Jahren schon verfasst? Du bist jetzt 27, das Testament ist schon ein paar Jahre alt. Wie kam das? Durch den Tod deiner Mutter? Durch den Tod meiner Mutter, ja. Durch das, was es mir gezeigt hat, wie schnell so ein Leben für so ein Kind, was ich ja jetzt auch habe, also für dieses damals 7-jährige Kind, meinen Bruder, anders werden kann. Und zwar sehr anders werden kann. Ja. Weil wenn man seine Mutter verliert, dann muss schon ganz schön klar sein, was passiert. Ja. Und war für den, also für meinen Bruder nicht so. Und also jetzt habe ich ihn seit einem Jahr und ich habe ordentlich damit zu kämpfen. Du hast das Testament auch hinterlegt irgendwo? Ich habe das beim Notar hinterlegt, ja. Wie viel kostet das? Ich weiß nicht, damals hat mich das irgendwie 85 Mark gekostet, glaube ich. Das aber heißt, das ist ja schon 5 Jahre her. Ja, das heißt, du hast das Testament geschrieben und diesen Umschlag dann bei einem Notar hinterlegt? Ich habe meinen Anwalt angerufen und auch gefragt, wo ich das machen soll. Er hat gesagt, am besten geht man halt zu einem normalen Notar und hinterlegt es dort. Aber du hast es nicht in dessen Anwesenheit geschrieben, sondern du hast es vorher geschrieben. Ich habe das vorher geschrieben. Und das liegt jetzt da und woher erfährt der Notar, falls dir... Also es weiß zum Beispiel der Vater von Anton. Ach so, und auch mein Sohn weiß es mittlerweile. Zum Beispiel, ich meine, der ist natürlich nicht aussagefähig, so rechtsmäßig, aber das kriegt schon jemand raus, da bin ich mir sicher. Also schon interessant, dass doch auch viele junge Leute, wie wir bisher gehört haben, das doch zu machen scheinen. Ne? Ja, und das ist auch ein wichtiges Thema. Ich glaube, dass man, also ich finde das Thema wirklich schön, was du heute gewählt hast, weil das ist so was sonst immer so als Tabu bezeichnet wird, ähnlich wie Tod oder so. Ja, aber das ist ja was, womit fast jeder Mensch in unserer Gesellschaft lebt. Alle, alle. Genau, und alle machen sich darüber Gedanken. Ja. Hättest du das auch gemacht, Anja, wenn du keine Verantwortung zu tragen hättest, also wenn da die Kinder nicht wären? Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht genau, das kann ich nicht sagen. Also ich habe mein Kind mit 20 gekriegt, jetzt bin ich 27, habe schon zwei. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie mein Leben gewesen wäre, wenn das anders gelaufen wäre. Also von daher kann ich so eine Frage ja nicht beantworten. Klar. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe und bin über jede Erfahrung froh, wisst ihr, eher so, also. Glaubst du an eine Form des Weiterlebens nach dem Tod? Hui. Ich glaube, dass Energien nicht verloren gehen können. Mhm. Und ich hab meine Mutter noch zweimal gesehen, also aufgebahrt. Und ich habe das eine Mal mit meiner Schwester, die ist älter als ich, ein bisschen lange Zeit dort verbracht. Mhm. Und es war ganz vertrautet. Mhm. Und ich habe mir gedacht, dass sie das schon irgendwie sieht. Mhm. Weißt du, was ich gerade gedacht habe, als du gesagt hast, ich möchte, dass meine Freunde, meine Verwandten, meine, die mich lieben, ein Fest feiern. Das klingt immer so ganz toll und auch ein bisschen rührend, als du das so gesagt hast. Nur versetze ich mich jetzt so in die Situation, ich wäre mit dir sehr eng verbunden und du würdest sterben. Kann man als eng Verbundener dann ein Fest feiern vor lauter Traurigkeit? Ich glaube, das kann man ja. Also, vielleicht sollte ich erzählen, an dem Tag, als meine Mutter beerdigt wurde, die war lange krank, ja? Mhm. Und an dem Tag, als sie beerdigt wurde, da ging fast eine Woche voraus, wo sie dann schon tot war, in der es mir auch natürlich nicht gut ging und ich mich viel um meinen kleinen Bruder gekümmert habe. Und ich bin an dem Abend auf ein Konzert gegangen und habe da 2 Stunden getanzt. Mhm. Und ich fand das sehr befreiend, weil es einfach, ich habe ja nicht laut gelacht und selbst wenn, weißt du? Also warum nicht? Es ist ja so, dass... Ja. Ja, vielleicht ist das sogar dann noch besser, weil die Leute, so wie du es ja festgelegt hast, sogar auch dann noch über dich reden. Die sollen ja vielleicht kleine Ansprachen halten und dann hören die schöne Musik, die du schön fandest. Die sollen Abschied nehmen und das ist wichtig, glaube ich. Mhm. Sollen die auch essen und trinken dabei? Trinken schon, essen nicht. Oder? Essen nicht. Warum nicht essen? Ich weiß nicht, ich konnte auf der Beerdigung meiner Mutter nicht essen. Ich habe auch bisher, weiß ich nicht, also ich war schon auf ein paar Beerdigungen, wo manche sind mir sehr nahe gegangen, manche weniger nah, in Anführungsstrichen weniger. Und essen konnte ich nie. Mhm. Ich weiß nicht, das gehört für mich nicht dazu. Trinken schon. Trinken schon. Auch ein Gläschen Wein oder ein Glas so Bier. Ja, oder auch dann danach ein Schnäpschen und dann ein halt irgendwie, weißt du, so am Nachmittag, um irgendwie ein bisschen runterzukommen. Ja, aber verstehe. Weil es ist sehr aufregend. Ja. Danke für deinen Anruf, Anja. Ja. Alles Gute. Ja. Schöne Grüße nach Berlin. Du rufst aus Berlin an, ne? Ja, das höre ich schon. Tschüss. Tschüss. Frage, meine Regie mache ich mit Leitung 2 weiter. Mit Charlotte mache ich weiter. Die sehe ich zwar hier nicht, aber ich sage jetzt mal einfach Hallo, Charlotte. Herma? Nee, Herma ist es auch nicht. Ja, Herma ist hier. Herma, 56 Jahre, guten Morgen. Ja, richtig, guten Morgen, Dominik. Hallo. Also ich habe bezüglich deines Themas 2 ganz unterschiedliche Sachen dir zu erzählen. Du gehst bitte ganz nah ans Telefon, die Leitung ist furchtbar schlecht. Oh, ich bin ganz nah dran. Damit wir dich gut verstehen und versuch auch ein bisschen lauter zu sprechen. Ja, ich bin ganz nah dran. Ja, jetzt ist es auch ein bisschen besser, genau. Ja, ich habe meinen Fernseher aus. Ja. Und ich habe also 2 ganz verschiedene Geschichten zu diesem Thema zu erzählen. Ja, bitte. Und zwar einmal eine Geschichte, dass ein Testament da war von Seiten meines Mannes. Mhm. Und die Schwiegermutter ist verstorben und hatte ein Testament gemacht. Und dieses Testament ist dann von dem Bruder angefochten worden. Mhm. Mhm. Und da ich das eine ganz schlimme Geschichte finde, wenn man das nicht respektiert, was da drin steht, haben mein Mann und ich beschlossen, kurz danach gegenseitig ein Testament zu machen. Ja. Eine Frage noch zu dieser Geschichte, die du am Anfang genannt hast. Ja. Wie ist das ausgegangen? Ja, das ist nur so ausgegangen, dass wir uns, um Frieden zu halten und um das irgendwie auseinander zu klamüsern, entgegengekommen sind und uns verglichen haben. Achso, und um wie viel Geld ging es da? Ja, das möchte ich nicht so unbedingt sagen, aber das spielt auch keine Rolle. Es ging um einiges. Wenig. Ja. Mhm. Aber ich finde die Geschichte solche, dass man das nicht respektiert, nicht in Ordnung. Absolut nicht. Nein. Aber das hat euch wiederum veranlasst, bei euch anders irgendwie vorzugehen. Sofort. Und gerade aus dem Grunde, da wir kinderlos sind, da ist diese Erbgeschichte ja noch etwas schwieriger. Mhm. Da geht das ja dann nicht automatisch von dem Mann zur Frau und umgekehrt, sondern das geht dann ja an die Geschwister. Ach so geht das. Ja, genau. Wusste ich auch nicht. Kinder da ich dachte, das automatisch immer der Mann oder die Frau. Nein. Wenn keine Kinder da sind, ist das nicht der Fall. So ist das. Jetzt habt ihr euch quasi gegenseitig abgesichert. Genau. Also Ja, dass du erbst oder dass dein Mann halt erbst, ja, falls genau, einer geht. Ja, gegenseitig. Ja, ja. Ja, ja. Damit keinem von uns beiden nochmal sowas passiert. Ja. Dass dann ein anderer gegen angeht und der überbleibende Schwierigkeiten. Habt ihr das auch gemacht, so ganz, ganz offiziell mit Notar oder Rechtsanwalt? Ja. Mhm. Ja, ja. Gerade aus dem Grunde, bei dieser, Auseinandersetzung, musste man ja auch immer zum Notar hingehen und so. Und zu dem Gleichen sind wir dann auch hingegangen und haben gesagt, nee, das soll uns nicht passieren. Hör mal, was passiert aber? Ich meine, man muss ja an alles denken und man muss ja auch offen über alles reden. Ja. Nehmen wir mal es gibt ja solche Zufälle. Nehmen wir mal den Fall, ihr würdet beide versterben durch einen Autounfall oder so. Wer wird es dann erben? Habt ihr das auch festgelegt? Das haben wir auch festgelegt. Aber das ist nicht beim Notar, sondern das haben wir nur für uns so gemacht. Ach so, das sind dann irgendwie Verwandtschaft oder Freunde oder so. Ja, richtig. Ja. Richtig. Ja. Und dann möchte ich dir eigentlich nochmal einen Fall erzählen und mal so sagen, warum es eigentlich wichtig ist, ein Testament zu machen. Ja. Auch wenn nicht unbedingt was da ist. Mhm. Denn ich komme aus einer großen, kinderlosen Familie. Mhm. Und mein Vater ist auch relativ kurzfristig verstorben. Mhm. Und der hatte früher, war nicht immer so ganz ordentlich, der hat Schulden gemacht und hat die Familie nicht darüber informiert. Mhm. Und dann ist mein Vater kurzfristig verstorben. Und eines Tages kam ein Brief von einem Gläubiger. Mhm. Und der hat ihn aufgefordert, bis dann und dann das zu bezahlen. Ansonsten müsste er einsitzen. Mhm. Und da war mein Vater aber ja schon nicht mehr da. Mhm. Und da ist meine Mutter mit diesem Schreiben zum Amtsgericht gegangen und hat gesagt, was soll ich denn nun machen? Mhm. Mein Mann lebt ja gar nicht mehr. Ja. Und da hat der uns natürlich mitgeteilt, wenn wir keine Schwierigkeiten haben wollen und nicht wissen, was da vielleicht noch alles offen ist und so, wo wir alle nichts von geahnt haben, dann müssten wir ganz schnell zum Gericht hinkommen innerhalb einer gewissen Frist und müssten ablehnen. Ach so. Auch wenn kein Testament da ist. Ja. Weil wir sonst haftbar gemacht werden könnten. Ich verstehe. Und diese ganze Geschichte, die haben wir jetzt auch schon zweimal durchgemacht. Also insofern möchte ich sagen, es ist ganz, ganz wichtig, ein Testament zu machen. Ja. Ja. Ja. Gut, dann danke ich dir für den Hinweis und für die Informationen. Ja, ich danke auch. Alles Gute. Ja, okay. Auf Wiederhören. Tschüss. Jetzt habe ich die Marita dran. Es rufen, ich habe wirklich in der Tat nur Frauen heute Nacht. Ja, beschäftigen, die scheinen auch nur betroffen zu sein. Ja, guten Morgen. Ja, aber das ist doch absurd eigentlich. Warum beschäftigen sich Männer nicht auch mit dem Thema? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe das jetzt auch leidvoll erfahren müssen. Mein Mann ist vor 3 Wochen verstorben. Du bist 40 Jahre alt, das hatte ich gerade nicht gesagt, glaube ich. Ja, bin ich. Und wir haben keine Kinder und er hat auch keine Geschwister. Mhm. Wir haben Gütertrennung vereinbart und es ist jetzt so, dass mir 1/4 zusteht von dem, was er zu vererben hat und 3/4 bekommt meine Schwiegermutter. Das wäre jetzt noch kein Problem. Ich verstehe mich gut mit ihr und wir können. Schau mal eben, dieses 1/4, ist das jetzt so eine gesetzliche Regelung? Das scheint so eine Art Pflichtteil zu sein. Ja. Also ich habe mich da noch nicht so sehr mit auseinandergesetzt. Mhm. Wir sind aber bei einem Notar gewesen und er hat uns das so auseinandergesetzt. Wer ist wir? Meine Schwiegermutter. Ach so, und ich. Ihr habt also ein gutes Verhältnis miteinander. Haben wir. Ja. Das Problem ist nur, dass sie sehr krank ist. Sie weiß nicht, wie krank. Sie hat nicht mehr lange zu leben. Mein Mann wollte es ihr nicht sagen und ich respektiere das auch nach seinem Tod und sage es ihr auch nicht. Ja. Das hat aber zur Folge, sie hat auch kein Testament. Mhm. Das bedeutet, wenn sie in den nächsten Wochen verstirbt, wird alles ein entfernter Cousin meiner Schwiegermutter erben. Auch das, was meinem Mann gehörte. Was ja nur unglaublich ärgerlich dann ist. Ja, es ist vor allen Dingen deswegen ärgerlich, weil das eigentlich gar nicht das ist, was meine Schwiegermutter will. Sie ist aber irgendwo, sie scheut sich davor, ein Testament zu machen. Wir haben also ihr das lange schon nahegelegt. Aber weiß sie denn, welche Folgen das hat, wenn sie kein Testament macht? Ich habe versucht, mich mit ihr darüber auseinanderzusetzen. Es ist sehr schwierig, es ist alles ja noch sehr frisch. Ich sagte ja, dass mein Mann vor 3 Wochen verstorben ist. Wie alt ist eigentlich dein Mann geworden? 60. Ja. Ja, und er war ihr einziger Sohn. Sie ist im Moment in einer ganz schwierigen Situation und das ist so ein ganz sensibles Thema auch. Natürlich, verständlicherweise. Es ist wahrscheinlich auch eine alte Dame schon. So ist es, ja. Und wie alt ist sie? Sie ist 88. 88, ja. Damit ich mir so eine Vorstellung mache, welche Werte geht es denn da? Sag mal so eine Zahl, damit ich so eine... Also es geht, was meinen Mann betrifft, um eine Firma, die er besaß. Und naja, ansonsten, was ihm hier so gehört, viel Barvermögen ist nicht. Was meine Schwiegermutter betrifft, geht es mit Immobilien und Barvermögen doch schon um einen Betrag von über 1 Million. Ja. Das, was du dann nicht bekämst. Was ich nicht bekomme, aber verstehst du meine Zwickmühle? Ich möchte ja jetzt nicht, verstehst du, wie so ein Geier, gerade weil das jetzt so frisch ist. Andererseits möchte sie natürlich auch, dass ich das bekomme, aber sie tut nichts dafür. Lass mich nochmal einen Schritt zurückgehen und dich fragen, warum ist dein Mann plötzlich verstorben? Ja, ganz plötzlich. Ganz plötzlich. Und das war nie ein Thema bei euch, dass ihr gesagt habt, wir müssen das unbedingt regeln? Nein, das war nie ein Thema und ich bin selber jetzt auch ganz erstaunt, wie das läuft. Deswegen kann ich mich meiner Vorrednerin nur anschließen. Mhm. Man muss ein Testament machen. Ich wusste auch nicht. Ich dachte, das wäre ganz automatisch so, dass ich dann wenigstens seinen Teil bekomme. Ja, hätte ich so ganz, ganz laienhaft auch gedacht. Ja, so ist es aber nicht. Mhm. Und es geht da überhaupt nicht. Wir sind nicht verwandt. Es geht nach Verwandtschaft. Jetzt bist du in der großen Zwickmühle, die alte Dame nicht belasten zu wollen. So, sie weiß gar nicht, wie schwer krank sie ist. So ist es. Andererseits aber geht dir da ein Vermögen durch die Lappen unter Umständen. Ja, das geht nicht mal so sehr um das Vermögen. Im Moment besitze ich nichts. Also ich habe dieses Viertel und es gibt da natürlich, weil wir selbstständig waren, auch noch ein paar Schulden. Und im Moment habe ich eigentlich gar nichts. Wie ist denn das Verhältnis deiner Schwiegermutter zu diesen entfernten Verwandten? Das ist ganz gut. Aber sie hat schon zu mir gesagt, naja, der braucht nichts, der hat ja genug. Und sie ist irgendwo der Meinung, sie glaubt also einfach an ihren, sie hat so ein natürliches Rechtsempfinden und sie glaubt ganz einfach, so muss es dann auch funktionieren. Mhm. Und sie versteht nicht, dass sie das regeln muss. Das ist ihr im Moment auch alles zu viel. Ja, das ist verständlich auch. Ne? Das ist eine alte Frau, sie ist krank, der Sohn ist gerade verstorben. Mhm. Aber sie ist geistig völlig fit noch. Absolut. Absolut. Ja. Absolut. Wie lange hat sie denn noch zu leben? Du sagst, du weißt es. Ihre Krankheit ist Ende Oktober letzten Jahres festgestellt worden. Da haben die Ärzte gesagt, sie hat noch ein halbes Jahr oder ein Jahr. Also die sind alle ganz erstaunt, dass sie überhaupt noch lebt. Was für eine Krankheit hat sie? Sie hat eine idiopathische Lungenfibrose. Das heißt, das Lungengewebe vernarbt. Und du hast normalerweise 100% Kapazität, wenn du atmest. Und sie hat noch 20. Also von 100% Sauerstoff, den normalerweise die Lunge versorgt, hat sie noch 20%. Gibt es denn einen Menschen, dem sie sehr vertraut, den sie sehr schätzt, der das vielleicht an sie herantragen könnte? Ich denke gerade, ich sag mal Stichwort Pfarrer vielleicht. Ja, also ich habe heute mit dem Notar telefoniert. Mhm. Das ist der Notar der Familie immer gewesen. Mhm. Und habe ihm das so geschildert, wie es ist. Ich hoffe, ich habe das auch richtig angefasst. Ich kenne den auch nicht näher. Mhm. Und habe ihm einfach rein Wein eingeschenkt, wie es um meine Schwiegermutter steht. Und er will versuchen, dass wenigstens sie jetzt ein Testament macht. Also das wäre vielleicht, also ich denke auch schon, dass man das behutsam machen sollte, aber auf jeden Fall irgendwie einfädeln sollte. Ja, ja. Gibt es denn sonst noch jemanden außer dem Notar, der vielleicht nah an dem... Nein, es gibt außer diesem Cousin niemanden und verständlicherweise möchte ich den natürlich nicht ansprechen. Ja, verständlicherweise. Weil wir haben auch ein ganz gutes Verhältnis, aber irgendwo, das ist so ein Thema, das ist so schwer im Moment sowieso aber alles. Aber dein Anruf macht wirklich deutlich, wie wichtig das ist, dass man das zu Lebzeiten immer noch gesund ist, alles regelt, ne? Ja. Um nicht in große Komplikationen hineinzukommen oder dass die näheren Menschen in Komplikationen geraten. Ja, also mein Umfeld hat auch sehr aufgehorcht und ich war sehr erfreut. Am Anfang der Sendung waren so viele junge Leute, die schon ein Testament haben und ich dachte, genau so ist das eigentlich richtig. Ja. Ich wünsche dir alles Gute und dass sich das doch noch so regelt, wie du es gerne hättest, Marita. Ja, darf ich noch ganz kurz was sagen zu dieser Bestattung hinterher? Ja. Weil ich habe erlebt, dass Angehörige damit oft nicht klarkommen, wie Menschen wünschen, bestattet zu werden. Und ich hatte noch kurz vor seinem Tode mit meinem Mann vereinbart, dass jeder das so machen darf, wie er am besten damit zurechtkommt. Mhm. Also der Hinterbliebene. Und so würde ich es am schönsten finden. Und wie ist es bei deinem Mann gemacht worden? Mein Mann ist verbrannt worden und er wollte eigentlich immer eine Seebestattung, aber wir haben uns wie gesagt, hinterher darauf geeinigt, dass ich das so machen darf, wie ich möchte und er umgekehrt auch und ich werde ihn hier in einem Urnengrab bestatten. Ich danke dir und wünsche alles Gute. Dankeschön, Domian. Auf Wiedersehen. Tschüss. Dankeschön. Charlotte ist da, 58 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Charlotte. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen reden kann. Aber wir duzen uns. Ich habe dich jetzt auch ganz frech geduzt, dann darfst du das natürlich auch. Dann duzen wir uns. Es geht schlicht und einfach um unser Testament, das wir jetzt im Oktober machen werden. Wer ist wir? Mein Mann und ich. Ja. Wir haben vor 10 Jahren unser einziges Kind, unseren Frank, im Alter von 17,5 Jahren durch einen Gehirntumor verloren. Mhm. Und mein Mann und ich, wir haben je eine Schwester, die relativ gut gestellt sind. Mhm. Und wir haben im Moment, wie unsere Vorrednerin hier schon sagte, ein Testament auf Gegenseitigkeit. Aber du sagtest ja mit Recht, uns kann etwas passieren im Auto, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Und wir haben uns überlegt, dass wir einen Teil unseres Vermögens und den Freunden unseres Sohnes zukommen lassen werden. Ach. Denn nach 10 Jahren, und das ist erstaunlich, und viele Eltern, die ein Kind verloren haben, werden mich vielleicht beneiden oder uns beneiden, weil die Freunde nach 10 Jahren am Todestag und Geburtstag unseres Sohnes, also 12.12. und 17.5. ist der Todestag, uns immer besuchen, egal wo sie sind. Das ist aber nett, nach so vielen Jahren. Nach so vielen Jahren. Wie viele Leute, wie viele Freunde sind das? Das ist die Freundesklicke von 6, 2 Mädels, 4 Jungs. 6 Leute? Sechs Leute haben ihn nicht vergessen. Nein, es ist einfach wunderbar. Und wir setzen jedes Jahr eine Todesanzeige im Memoriam unseres Kindes in die Zeitung. Und ich war gerade beruflich in der Schweiz dieses Jahr. Und das las mein Mann mir vor aus einer Zeitung, auch wenn heute treffen wir uns wieder bei deinen Eltern, und wir wissen, dass du dabei bist. Toll. Es ist also toll, das sind aber wirklich Sache. Eine Dame sagte vorhin, oder du hast sie gefragt, glaubst du an Leben nach dem Tod? Mhm. Und ich glaube daran, das ist das, was ich jetzt tue. Mhm. Ich habe eine Agentur gegründet und hole englische Medien nach Deutschland, um zu beweisen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und das ist eine wunderbare Sache. Lass mich noch fragen, Charlotte. Das glaube ich. Lass mich noch fragen, du sagst, ein Teil eures Vermögens. Um wie viel handelt es sich da? Welches da aufgeteilt werden soll? Das möchte ich jetzt nicht hier preisgeben. Ja. Aber ich habe also zum Beispiel sehr, sehr viel Schmuck. Mein Mann ist zur See gefahren und hat mir in diesen 20 Jahren sehr viel von unterwegs mitgebracht. Wir haben ein Haus, etc. pp. Also da kommt einiges zusammen. Wer bekommt denn den anderen Teil des Vermögens oder der Besitz des Besitzes? Ich werde das wahrscheinlich, oder wir werden das 50-50 aufteilen, dass also Kindern, die Krebs haben, geholfen wird. Also das ist wirklich eine ganz, ganz schöne Geschichte, die du erzählt hast. Das ist eine traurige Geschichte, aber trotzdem. Ja, sie ist traurig und dennoch hoffnungsvoll, finde ich. Und eigentlich ist sie auch sehr schön und rührend, dass Freunde so lange zu einem Freund stehen. Und die waren ja auch noch sehr jung damals alle. Ja, die waren alle um die 17, 18, 19 Jahre. Ja. Und ich verfolge ihren Lebensweg. Ich bin natürlich sehr neugierig. Mhm. Ich frage, jetzt hast du schon wieder einen neuen Freund? Oder jetzt, bist du schon wieder mit jemand anders liiert? Mensch, also komm und reiß dich mal am Riemen. Aber ich fühle wie eine Mutter, aber wie eine mütterliche Freundin. Wissen die das eigentlich, dass die das erben, dass sie einen Teil erben werden? Nein. Nein. Das ist natürlich noch viel besser. Wenn du jetzt gesagt hast, die wissen das schon seit ein paar Jahren, könnte man ja mutmaßen, vielleicht machen sie es deshalb. Nein, das ist, wenn wir mal nicht mehr sind, eine Überraschung. Ganz toll. Finde ich eine ganz, ganz tolle Idee, Charlotte. Ich danke dir für deinen Anruf. Die Sendung ist gleich zu Ende und wünsche alles Gute. Ich wünsche dir auch alles Dankeschön. Gute. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss. In der Technik. Michael Wiesmann, wir haben es ja technisch dann noch wunderbar hinbekommen. Vielen Dank an die Kollegen im Hintergrund. Morgen ist Feiertag, Nationalfeiertag. Da haben wir frei hier und wir sehen und hören uns wieder am Donnerstag, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, wieder mit einer offenen Telefon-Talkshow, mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch einen schönen und guten Feiertag und eine gute Nacht und sage Tschüss und Bye-Bye bis Donnerstagnacht. Ciao.